Als man die Gefängnisse geschaffen hat, sollten sie Reforminstrumente sein. Das ist gescheitert. Vorgestellt, dass die Inhaftierung, der Bruch mit dem Milieu, die Einsamkeit, das Nachdenken, die Zwangsarbeit, die ständige Überwachung, die moralischen und religiösen Ermahnungen zur Besserung der Verurteilten führen würden. 150 Jahre des Misserfolgs geben dem Strafvollzugssystem nicht das Anrecht zu verlangen, dass man ihm noch Vertrauen schenken sollte. Ist das Ihre Antwort? Ja, ganz gewiss. Dann gestatten Sie mir, meine Frage zu präzisieren. Ist es wünschenswert, das gegenwärtige Strafvollzugssystem zu reformieren, um die Haftbedingungen zu erleichtern? Oder ist es notwendig, mit allen traditionellen Vorstellungen bezüglich des Strafrechts, der Anwendung von Strafen etc. zu brechen? Das Strafvollzugssystem, das heißt das System, das darin besteht, Menschen unter Sonderbedingungen in geschlossenen Anstalten einzusperren, bis sie sich gebessert haben, das erwartet man jedenfalls, ist vollkommen gescheitert. Radio is something almost magical. To work, it needs not but a little imagination. I think of it as the most personal. Hallo und herzlich willkommen zu Jailjammer. Keine Knäste, keine Frage. Eine Sendung, in der wir euch einladen, mit uns gemeinsam das System zu hinterfragen, das in Knästen als Orte der Ausgrenzung die Lösung für soziale Probleme sucht. Dazu haben wir verschiedene Beiträge zusammengestellt, die kritische Perspektiven auf Knast als Bestandteil der Gesellschaft abbilden und Wissen und Eindrücke von Gefangenen teilen. Dieses Mal haben wir ein paar Worte von Foucault und Angela Davis zum Unsinn der Knäste und wieso sie abgeschafft gehören, ein paar Eindrücke zum Leben hinter Gittern, Wege durch den Knast und Tipps für die Entlassung. Wir besprechen außerdem das Buch »Nach dem Gefängnis« von Barbara Sieferle und lesen euch einen Auszug aus »Auf der Flucht vor dem deutschen Staat« vor. Шел по улице домой и увидел этих ребят. Кто ваша мама, ребята? Спросил у ребят солдат. Мама анархия, папа стакан портвейна. Мама анархия, папа стакан портвейна. Wir wollen euch ein Buch vorstellen, das im Herbst 2023 erschienen ist. Es heißt »Aus der Zwischenwelt – Ein Leben auf der Flucht vor dem deutschen Staat« von Bernd Heidbreder. Bernd musste sich 26 Jahre lang vor den deutschen Behörden verstecken, nachdem ihm vorgeworfen wurde, einen missglückten Anschlag auf ein im Bau befindliches Abschiebegefängnis durchgeführt zu haben. Das war 1995. 2014 wurde Bernd in Venezuela verhaftet und saß dort 2 Jahre im Knast. Glücklicherweise wurde er aber nicht nach Deutschland ausgeliefert. Bernd ist 2021 viel zu früh gestorben. Bernds Gefährten, Thomas und Peter, waren ebenfalls in Venezuela im Exil und sind Anfang 2025 nach Deutschland zurückgekehrt. Im März wurden sie zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. In seinem Buch beschreibt Bernd sein Ankommen in der linken Szene Berlins in den 80ern, gemeinsame Aktionen, Freundinnenschaften und Erfahrungen mit Repression. Diese sehr anschaulichen und lebhaften Episoden wechseln mit Kapiteln, in denen erzählt wird, wie Bernd nach seinem Tod in der Zwischenwelt ankommt und dort allerlei Leute trifft, mit denen er Gespräche führt. Im Folgenden hört ihr einen Ausschnitt aus dem Kapitel Knast. Bernd besucht darin eine Gefährtin, die bei einer Demo verhaftet wurde und nun in U-Haft sitzt. Bis zum Besuch vergingen 3 Wochen. Ich fuhr mit dem Rad hin. Die Haftanstalt für Frauen war ein Neubau nördlich von Charlottenburg, gleich neben der Autobahn. Nachdem ich durch die verschiedenen Schleusen und Kontrollen bis ins Innere vorgedrungen war, wartete ich in einem Raum, der kahl war bis auf 2 Automaten, einen für Süßigkeiten und einen für Zigaretten. 3 Stahltüren gingen davon ab. Das einzige dekorative Element war ein Porträt des regierenden Bürgermeisters, der mich während meiner mehr als einstündigen Wartezeit durchdringend ansah. Ich versuchte, seinem Blick auszuweichen, indem ich die Namen der Schokoriegel studierte, aber er schaffte es, dass ich immer wieder zu ihm hinschauen musste. Ich fühlte mich immer armseliger. Ich wollte schon jemanden suchen gehen, um mich über den Grund der Verzögerung zu erkundigen, als eine grau gekleidete Schließerin den Raum betrat, eine der Stahltüren öffnete und mich aufforderte, einzutreten. Ich hatte mit einem großen Raum gerechnet, wo die Häftlinge mit ihrem Besuch an Tischen saßen, wie ich es aus Filmen kannte. Stattdessen kam ich in ein winziges Kämmerchen mit zwei Stühlen vor einer Glasscheibe, die den Raum teilte. In den Ecken waren Kameras angebracht, auf der Ablage vor der Scheibe stand ein Telefon. Die Trennscheibe schien aus sehr dickem Panzerglas zu sein und hatte eine bläuliche Tönung. Dahinter saß Hannah. Sie trug einen hellblauen Kittel, ihre Haare hatte sie zum Zopf zusammengebunden. Ich erschrak, als ich sie sah. Vielleicht war es wegen dem dicken Glas, aber sie kam mir blass vor, fast krank. Sie lächelte, aber es lag keine Fröhlichkeit darin. »Reiß dich zusammen«, sagte ich mir. »Lass sie deinen Schreck nicht anmerken.« Also lächelte ich auch, bestimmt genauso verkrampft wie sie. Sie nahm den Hörer auf und zeigte auf meinen. Ihre Stimme war verfremdet durch die Elektronik. Wut überkam mich. Ich fühlte mich verarscht. Wie sollte man sich denn so unterhalten? Ich hatte mich gefreut, sie zu sehen, aber das hier war wie Fernsehschauen. Nichts Menschliches war daran. Sie nahm meinen Gesichtsausdruck wahr und winkte ab. »Das ist jetzt so. Reg dich nicht auf. Das geht alles von der Zeit ab. Eine halbe Stunde ist schnell vorbei.« Also redeten wir. Ich erzählte ein bisschen von meinem Alltag und von den Aktivitäten, an denen ich teilnahm, aber schon beim dritten Satz verdrehte sie die Augen und tippte an ihr Ohr. Ich solle nicht vergessen, dass unser Gespräch mitgehört würde, sollte das heißen. Dabei hatte ich nur Belangloses gesagt, aber schon das schien ihr zu viel zu sein. Verunsichert brach ich ab. »Sag mal«, fragte ich stattdessen, »stimmt eigentlich für dich das Ganze noch? Also das, wofür du einsitzt, das, wofür wir kämpfen? Ich sehe ja, wie hart das hier für dich ist. Kommst du da ins Zweifeln, ob es das alles wert ist?« Sie sah mich fragend an. »Warum denkst du das?« Als du gesagt hast, du willst nur noch Anstaltskleidung haben, kam ich ins Grübeln. Ich habe versucht, mir vorzustellen, wie es mir gehen würde, wenn ich einsäße. Und ich dachte mir, ich würde wohl an so einen Punkt kommen. Sie dachte ein wenig nach. »Eigentlich im Gegenteil. Je mehr ich die Brutalität hier mitbekomme, sowohl die Gewalt des Systems als auch die der sozialen Realität der Frauen, die hier sitzen, desto mehr habe ich klar, dass das alles stimmt. Ich bin mir nur nicht mehr sicher, ob wir den richtigen Weg dafür wählen. Ich kann das jetzt nicht wirklich erklären, aber ich habe das Gefühl, ich habe die ganze Zeit gespielt wie ein Kind und jetzt bin ich plötzlich erwachsen geworden. Wenn ich mit den Frauen hier rede, dann merke ich, dass da draußen jenseits unserer Szene eine ganz andere Welt liegt. Grausam, ungefiltert, echt. Und irgendwas zieht mich dorthin. Als wäre ich gar nicht wirklich auf dem Platz, an den ich gehöre. Das mit den Klamotten, das ist nur ein Ausdruck davon. Nicht wirklich wichtig. Ich will nur nicht, dass hier jemand auf die Idee kommt, ich würde mich als was Besseres fühlen, weil ich anders aussehe. Ich nickte. Ich wusste nicht, ob ich wirklich verstand, was sie meinte, aber ich fühlte die Ernsthaftigkeit in ihren Worten. »Wenn du wieder draußen bist, musst du mir das genauer erklären. Weißt du denn schon, wann der Prozess stattfindet?« »Nein, aber lange kann es nicht mehr gehen. Die Anwältin meint, bei inhaftierten Angeklagten werden die Termine vorgezogen. Sie rechnet mit September.« »Und wie stehen die Chancen? Kann es sein, dass sie dich zu einer Haftstrafe verdonnern?« »Ganz bestimmt, schon um die Untersuchungshaft zu rechtfertigen. Sonst müssten sie mir ja Haftentschädigung zahlen. Aber wenn alles gut geht, müsste sie zur Bewährung ausgesetzt werden.« Ich atmete tief durch. »Hoffentlich. Das Ganze macht mich fertig. Du fehlst uns so. Du fehlst mir.« Sie grinste. »Du wirst es überleben.« Ich schämte mich sofort. Genau das wollte ich eigentlich nicht sagen. Ich wurde rot und jetzt lachte sie wirklich. Fröhlich, wie früher. »Ich freue mich auf dich«, sagte sie. »Ich freue mich auf euch alle, aber besonders auf dich. Wenn ich wieder draußen bin, will ich mit dir in den Urlaub fahren. Bist du dabei?« »Urlaub?« Aus ihrem Mund war das normalerweise fast ein Schimpfwort. Urlaub war sonst etwas für verweichlichte Bürgerkinder, die das Geld ihrer Eltern verprassen. Aber natürlich hatte ich Lust darauf. Ich nickte und wollte einen Vorschlag machen, aber da ging schon die Tür auf. »Die Zeit ist um. informierte uns überflüssigerweise die graue Schließerin. »Hast du Münzen dabei?« fragte Hanna. »Dann zieh mir noch ein paar Schachteln Zigaretten. Rothändle.« »Rauchst du denn jetzt?« wunderte ich mich. »Nö, die sind für die Kolleginnen hier. Sie sagen, das seien die stärksten.« Ich ging zum Automaten und steckte die mitgebrachten 5-Mark-Stücke hinein. Als ich fertig war, versuchte ich noch einmal einen Blick auf Hanna zu erhaschen, aber die Besuchszelle war leer. »Die können Sie mir geben, ich händige sie aus«, klärte mich die Wachtel auf. Ich schaute sie ungläubig an. Aber was blieb mir anderes übrig, als sie ihr anzuvertrauen? Als ich wieder auf der Straße stand und mein Rad aufschloss, stellte ich fest, dass beide Reifen platt waren. Die Ventile waren herausgedreht worden. Natürlich hatte ich keinen Ersatz dabei. Wütend zeigte ich der Kamera vor dem Eingangstor den Stinkefinger. Sie erwiderte meinen Ausbruch mit stummer Gleichgültigkeit. Wahrscheinlich saßen hinter den Monitoren die Bullen und lachten sich ein. Also schulterte ich das Rad und machte mich auf den Weg zur S-Bahn-Haltestelle. Es war ein langer Ich würde gerne da weitermachen, wo ich aufgehört habe. Das geht aber nicht. Was meinst du damit? Ganz einfach. Zu leben. Das Leben meine ich. Arbeiten, Familie, Freunde, eine Beziehung. Vielleicht wieder Kontakt mit meinen Söhnen aufnehmen. Das wäre toll. Leben. Hast du im Gefängnis nicht gelebt? Nein, ich denke nicht. Ich habe drinnen kein wirkliches Leben gehabt. Die 6 Jahre sind einfach weg. Ich bin jetzt Mitte 40. Die Jahre Ende 30 bis Mitte 40 habe ich nicht gelebt. Die sind einfach weg, verloren. Was ich alles hätte tun können. Mal wieder eine Buchbesprechung. Das Buch heißt Nach dem Gefängnis und wurde von Barbara Sieferle geschrieben. Sie ist Kulturwissenschaftlerin an der Uni Freiburg mit einem Schwerpunkt auf Straf- und Gefängnisforschung. Und worum geht es in ihrem Buch? Wie der Titel schon sagt, geht es um das Leben nach der Haft. Das Buch basiert auf einer wissenschaftlichen Forschung hierzu. Im Gegensatz zu anderen wissenschaftlichen Werken schafft Barbara Sieferle es aber durch eine lebendige Erzählung von Treffen und Situationen mit Haftentlassenen, einen zugänglichen und gut leserlichen Text zu verfassen. Die Analyse der Forschung verläuft fast beiläufig. Also würdest du sagen, dass das Buch auch für Menschen ohne akademischen Hintergrund geeignet ist? Auf jeden Fall. Also ich meine, sicherlich gibt es Stellen, die Hintergründe der Forschung erklären und so weiter und dann vielleicht nicht ganz so zugänglich sind. Aber am Ende ist es vor allem eine Sammlung aus Erzählungen, Erfahrungen und Gedanken. Und worum genau geht es jetzt in Bezug um das Leben nach der Haft? Das Buch hat den Untertitel Alltag und unsichtbare Bestrafung. Und im Endeffekt geht es genau darum. Nämlich wie der Alltag nach der Haft aussieht und welche Probleme und Herausforderungen es dann weiterhin gibt. Das erste Kapitel heißt auch, die eigentliche Strafe fängt erst nach der Entlassung an. Okay, also eines der Hauptthemen im Buch ist dann, dass die Strafe eben nicht nur auf den Freiheitsentzug beschränkt ist, sondern noch weitere Strafen nach sich zieht? Genau. Eine Gefängnisstrafe bedeutet häufig auch den Verlust von Wohnraum und Arbeitsstelle. Soziale Kontakte gehen verloren und oft zerbrechen Beziehungen zu PartnerInnen, aber auch zu Eltern, Geschwistern oder Kindern. Und dann muss ich mir nach der Haft erstmal ein komplett neues Leben aufbauen. Bin vermutlich von Armut bedroht und mir fehlen sowohl die finanziellen Mittel als auch die sozialen Strukturen, damit eine schnelle Wiedereingliederung in die Gesellschaft hinzubekommen. Genau. Viele der Männer, deren Geschichten nach dem Gefängnis erzählt werden, sind nach der Haft erstmal auf die Hilfe von Übergangswohnheimen und anderen Unterstützungsangeboten angewiesen. Die meisten haben bei der Entlassung eben keinen dauerhaften Wohnort, sondern nur einen Übergangsort für einige Tage bis Monate. Also betrachtet man den angeblichen Resozialisierungsgedanken von Gefängnissen, bedeutet das dann, dass Gefängnisse eigentlich das Gegenteil tun? Es verhindert, dass Menschen wieder ein normales Leben führen können, viel mehr als dass das Gefängnis zu einer erfolgreichen Wiedereingliederung in die Gesellschaft führt. Ja, deswegen ja auch die Überschrift, die eigentliche Strafe fängt erst nach der Entlassung an. Und der Versuch der Wiedereingliederung, also das große Ziel des Gefängnisses, neben dem vermeintlichen Schutz der Bevölkerung, wird dann vielmehr von nichtstaatlichen straffälligen Organisationen und den Familien und Freunden der Betroffenen geleistet. Ja, genau. Wobei Barbara Sieferle auch deutlich auf die Probleme hierbei hinweist. Denn die Hierarchien und Vorgaben aus dem Gefängnis lockern sich zwar, lösen sich aber nicht ganz auf. Yeah. das Wohnheim erinnerte ihn auch an das Gefängnis. Anstatt Gefangener hieß er jetzt Klient und Haftentlassener. Anstatt Mitinhaftierte hatte er ehemalige Inhaftierte um sich rum. Anstatt der Anstaltsordnung galt die Hausordnung. Verbot von Alkohol im Wohnhaus, Verbot im Zimmer zu rauchen, Verbot von Übernachtungsbesuch, verpflichtende Gesprächstermine mit seiner Betreuerin Gisela. Anstatt von BeamtInnen wurde sein Verhalten von BetreuerInnen beobachtet und bewertet. Bitte den Teller beim Abendessen nicht zu voll laden, vielleicht weniger rauchen. Manchmal charakterisierte er das Übergangswohnheim als helfende Unterstützung, manchmal als verlängerten Arm des Strafvollzugs. Eine Ambivalenz, die viele hafterfahrene Männer im Übergangswohnheim beschrieben und deren Pole, Hilfe, Überwachung, Kontrolle, die Männer je nach situativem Kontext anders gewichteten. Silvio war entlassen. Gleichzeitig war er mit der Institution Gefängnis weiterhin eng verbunden. Er war frei, aber er fühlte sich nicht so. Der Begriff Übergangswohnheim deutet es an. Silvio hatte den Übergang vom Gefängnis in die Welt draußen rein physisch zwar vollzogen, indem er am Tag seiner Entlassung die Gefängnispforte durchschritten hatte, aber er war in der Welt draußen noch nicht richtig angekommen. Er befand sich im ambivalenten Zwischenraum des Wohnheims. Weder hier noch dort, weder drin noch draußen. Des himmlischen Friedens, die Straße, die uns glauben lässt, dass dieser Weg noch ein Ziel hat. Moment, jetzt noch. Moment, jetzt fängt es gleich an. Jetzt. Thank you. Okay, also verständlich. Solange man keinen festen Wohnraum und kein Einkommen hat, bleibt man irgendwie immer abhängig von der Güte anderer und darf sich nicht frei ausleben. Eigentlich bräuchten Menschen, wenn sie aus der Haft kommen, also eine Wohnung und eine Arbeit, aber gleichzeitig auch Menschen, die sie auffangen und die für sie da sind. Und zwar auf Augenhöhe? Ja, aber das ist natürlich ein Drahtseilakt. Denn die Haft hinterlässt natürlich ihre Spuren. Und dann sind viele Haftentlassene halt auch drogenabhängig und haben Lebensgeschichten, die sie nur zu gerne vergessen würden. Meiner Meinung nach hat die Gesellschaft hier gleich zweimal versagt. Sie hat es nicht geschafft, die Männer in ihrer Kindheit und Jugend zum Beispiel vor Gewalt, Armut und Ausgrenzung zu schützen. Und dann wird das hierbei entstandene Fehlverhalten mit Gefängnis, einem Ort von Gewalt, Armut und Ausgrenzung, zu korrigieren versucht. Und verschlimmert die Situation dabei nur, indem eine Abhängigkeit vom sogenannten Hilfesystem entsteht und das Erlangen von Freiheit nach der Haft noch ein ziemliches Stück Arbeit ist. Das viele, zumindest auf Anhieb, auch nicht schaffen. Und so reiht sich eine Haftstrafe an die nächste. Und dann kommt noch ein drittes Versagen unserer Gesellschaft hinzu. Denn nicht nur die fehlende Überleitung nach der Haft führt zu einer Bestrafung nach der Strafe, sondern auch die Stigmatisierung durch die Gesellschaft. Ja klar, wenn in meinem Lebenslauf steht, dass ich mal im Gefängnis war oder ich Lücken habe, die ich erklären muss, dann ist es schwer, einen Job zu kriegen. Und ohne Job ist es fast unmöglich, an eine Wohnung zu kommen. Schon gar nicht, wenn die aktuelle Meldeadresse eine Einrichtung für straffällige Menschen ist. Mal abgesehen von der ständigen Frage, ob ich neuen Bekanntschaften erzählen kann, dass ich im Gefängnis war, ohne direkt eine Zurückweisung zu erfahren oder mein Delikt offenlegen zu müssen. Also bräuchte es gesellschaftliche Akzeptanz von Straffälligkeit? Kaum vorstellbar in einer Gesellschaft, die geprägt ist von Kapitalismus, Leistung, Macht und Hierarchien. Leider nicht. Aber jetzt haben wir schon recht lange gesprochen. Und Barbara Sieferle beschreibt in ihrem Buch noch so viele Aspekte mehr, die nach der Entlassung oder auch bei der Vorbereitung der Entlassung eine Rolle spielen. Da sind zum Beispiel der Mangel an finanziellen Mitteln und die dadurch entstehenden Tauschstrukturen, die unendliche Zeit, die es totzuschlagen gilt, die Rolle von Männlichkeit, Formen von Stigmatisierung und. Ja, also es lohnt sich, einen Blick in das Buch zu werfen. Und für alle Menschen, die sich aktuell in Haft befinden, findet sich in dem Buch sicherlich vieles wieder, was ihr aus eigenen Erfahrungen kennt und wo ihr sagt, ja, genau so ging es mir auch. Oder vielleicht eben auch, nee, also das war bei mir ganz anders. Falls ihr Lust habt, das Buch zu lesen, dann schreibt uns gerne und wir schicken es euch zu. Und sonst schreibt uns auch gerne, wenn ihr eure Erfahrungen mit der Zeit nach der Haft teilen wollt oder auch in der Haft. Oder was anderes auf dem Herzen habt, das raus in die Welt soll. Post bitte an Jailjammer an Infoladen Bremen, St. Paulistraße 12 28203 Bremen. Und zum Schluss noch ein kleiner Aufruf an alle Menschen, die nicht in Haft sitzen. Lasst uns das Ende der Haft, die Entlassung, feiern. Schafft Räume der Begegnung und baut so Vorurteile und Barrieren ab. Geht doch einfach mal los und unterhaltet euch mit Menschen, anstelle einen Bogen um sie zu machen. Macht in euren Freizeitaktivitäten Platz für Menschen ohne Geld und mit straffälligem Hintergrund. Ladet sie ein in euren Tischtennisverein oder auf den Golfplatz. Reißt die unsichtbaren Mauern in der Gesellschaft ab und beendet das unsichtbare Strafen nach der Haft. Es war ein warmer Frühsommertag und unsere kleine Gruppe ging gemeinsam in den nahegelegenen Park. Mit Bier stießen wir auf Ali zum Klassenbuch. Ali freute sich sichtlich über diese kleine Feier, auch wenn er weitaus weniger redete, als er das während unserer Treffen in der Besuchsabteilung im Gefängnis getan hatte. Das wunderte mich nicht. Wie alle Männer bei ihrer Entlassung war wohl auch Ali von den vielen sinnlichen Eindrücken draußen überwältigt und war es nicht mehr gewohnt, unter Leuten zu sein. Anna und Ali saßen eng beieinander. Ihr Sohn tollte mit beiden an. Seine guten, frischen Geschichten über gemeinsame Erlebnisse ihre Freundschaft auf. Wir stießen noch viele weitere an. Es würde nicht das letzte Mal sein, dass wir Wir möchten euch an dieser Stelle noch auf eine Aktion aufmerksam machen, die Menschen im Knast ermöglicht, kostenlosen Zugang zu Zeitungen zu erlangen. Freiabonnements für Gefangene e.V. vermittelt kostenlos Zeitungen und Zeitschriften an Gefangene. Angeboten werden Tageszeitungen, Magazine, Wochenzeitungen, Stadtmagazine, fremdsprachige Zeitungen und auch Bücher und Fachliteratur für Schule und Ausbildung. Falls ihr uns also gerade aus dem Knast zuhört und Interesse an diesem Angebot habt, haben wir hier einmal Kontaktdaten, an die ihr euch wenden könnt. Freiabonnements für Gefangene e.V. Köpenicker Straße 175 10997 Berlin. Und falls ihr Zugang zu einem Telefon, einem Fax oder einer E-Mail-Adresse habt, die Telefonnummer ist 030 611 2189. Die Faxnummer ist 030 6162 9899. Und die E-Mail-Adresse ist info@freiabos.de. Die Aktion wird durch private Spenden getragen. Wenn ihr uns von außerhalb des Knastes hört und Lust habt, euch an der Aktion zu beteiligen, informiert euch unter freiabos.de über die verschiedenen Wege, auf denen ihr entweder einmalig oder auch regelmäßig Zeitungen oder Bücher für Gefangene spenden könnt. Southern trees bear a strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar tree. Ist überall um uns herum. Wir stellen uns nicht die Frage, ob es existieren sollte. Es ist so sehr zu einem Teil unseres Lebens geworden, dass wir unsere Fantasie sehr anstrengen müssen, um uns ein Leben vorzustellen, in dem es keine Gefängnisse mehr gibt. Letzten Endes geht es hier um eine ganz grundlegende Frage. Warum nehmen wir das Gefängnis als gegeben hin? Wenn mir damals jemand gesagt hätte, dass 30 Jahre später 10-mal so viele Menschen in Käfigen weggesperrt sein würden, hätte ich mich geweigert, das zu glauben. Ich hätte darauf vermutlich ungefähr Folgendes geantwortet. So rassistisch und undemokratisch dieses Land auch sein mag, glaube ich dennoch nicht, dass der US-Staat es sich leisten können wird, so viele Leute einzusperren, ohne dass es heftigen öffentlichen Widerstand dagegen gibt. Nein, das wird nie passieren, es sei denn, dieses Land fällt dem Faschismus anheim. Das Gefängnis ist zu einem schwarzen Loch geworden, in dem der Auswurf der heutigen kapitalistischen Gesellschaft gelagert wird. Letzten Endes geht es hier um eine ganz grundlegende Frage. Die Antwort auf diese Frage hat zum Teil damit zu tun, wie wir die Medienbilder vom Gefängnis konsumieren. Während die tatsächlichen Realitäten des Gefangenen fast allen verborgen werden, denen nie das Missgeschick zuteil wurde, selbst eine Haftstrafe absetzen zu müssen. schwer es ist, sich eine gesellschaftliche Ordnung vorzustellen, die sich nicht auf Drohung stützt, Menschen an schrecklichen Orten einzusperren, die dazu geschaffen sind, sie aus ihrem sozialen Umfeld und ihren Familien herauszureißen. Derweil profitieren die in der Bestrafungsindustrie tätigen Konzerne von dem System, unter dessen Obhut die Gefangenen stehen, und entwickeln ein unzweideutiges Interesse am fortgesetzten Wachstum der Gefängnisbevölkerung. Die Geografin Ruth Gilmore bezeichnet die Ausbreitung des Gefängniswesens in Kalifornien als geografische Lösung für sozioökonomische Probleme. So bedeutsam einige Reformen, wie zum Beispiel die Unterbindung sexueller Misshandlung und medizinischer Vernachlässigung in Frauengefängnissen, auch sein mögen, trägt doch einen Diskussionsrahmen, der ausschließlich auf Reformen ausgeht. Festigung des von geistiger Trägheit gekennzeichneten Gedanken bei, dass es jenseits des Gefängnisses nichts geben kann. Die meisten Leute sind ziemlich überrascht, wenn sie hören, dass auch die Bewegung zur Abschaffung der Gefängnisse auf eine lange Geschichte zurückblickt. Eine Geschichte, die bis auf die historische Herausbildung des Gefängnisses zur Hauptform der Bestrafung zurückgeht. Letzten Endes geht es hier um eine ganz grundlegende Frage. Warum nehmen wir das Gefängnis als gegeben hin? Der öffentliche Diskurs ist flexibler geworden, richtet sich aber praktisch immer auf die Herbeiführung von Veränderungen, deren Ergebnis ein besseres Gefängnissystem sein soll. Um effektive Alternativen zu entwickeln, brauchen wir sowohl veränderte Techniken des Umgangs mit dem Verbrechen, als auch eine Veränderung der sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen, aufgrund derer so viele Kinder aus armen, besonders aus Communities of Color, in das System der Jugendstrafjustiz und von dort aus ins Gefängnis geraten. Jedes neue Gefängnis zog am Ende den Bau eines weiteren Gefängnisses nach. Letzten Endes geht es hier um eine ganz grundlegende Frage. Warum nehmen wir das Gefängnis als gegeben hin? Warum führt die Aussicht auf viele neue Gefängnisse zu einer so offenkundigen Zufriedenheit? Es ist, als wäre das Gefängnis ebenso wie die Geburt oder der Tod eine unvermeidliche Lebenstatsache. In Wirklichkeit hat die seitdem praktizierte Masseneinkerkerung sich jedoch nur wenig bis gar nicht auf die Kriminalitätsrate ausgewirkt. Was am meisten ins Auge sprang, war im Gegenteil, dass das Wachstum der Gefängnisbevölkerung nicht zu mehr Sicherheit in den Communities geführt hat, sondern zu einer immer noch größeren Gefängnisbevölkerung. So ist das Gefängnis gleichzeitig anwesend und abwesend in unser aller Leben. Wenn wir an diese simultane An- und Abwesenheit denken, wird uns allmählich klar, welche Rolle ideologische Vorstellungen für unsere Interaktion mit unserer sozialen Umgebung spielen. Wir nehmen die Gefängnisse als gegeben, haben aber oft Angst, uns den von ihnen produzierten Realitäten zu stellen. Wenn ausschließlich die Frage der Reform ins Zentrum gerückt wird, werden die Debatten über Strategien der Entkerkerung, die den Kern unserer Gespräche über die Gefängniskrise bilden sollten, mehr oder weniger marginalisiert. Das ist die ideologische Art, die das Gefängnis setzt. Es erlöst uns von der Verantwortung, uns ernsthaft mit den Problemen unserer Gesellschaft, darunter besonders jenen, die vom Rassismus und im wachsenden Maß auch vom weltweiten Kapitalismus hervorgebracht werden, auseinanderzusetzen. Wegen der gewaltigen, an die Entstehung des militärisch-industriellen Komplexes erinnernden Kapitalien aus der Bau-, Nahrungsmittel- und Gesundheitsindustrie, die der Bau und der Unterhalt der Gefängnisse anzogen, begannen wir von einem gefängnisindustriellen Komplex zu sprechen. Ganz einfach gesagt, leben wir in der Ära des gefängnisindustriellen Komplexes. Letzten Endes geht es hier um eine ganz grundlegende Frage. Warum verleiten Gefängnisse Menschen zu dem Glauben, ihre eigenen Rechte und Freiheiten seien durch sie sicherer als ohne sie? Die Entlassung. Wenn du von deiner Entlassung ein paar Wochen vorher weißt, wenn du den Tag ausrechnen kannst, eigentlich schon seit deiner Verurteilung ungefähr, trifft es dich vielleicht nicht so mit einem Schlag. Aber wenn du ganz unvorbereitet bist und es heißt mit einem Mal, sie werden heute oder morgen entlassen, dann jagt es wie ein Stromschlag durch den Körper. Manche heulen vor Freude, andere stürzt es in ungeheure Aufregung und Verwirrung, weil sie das am allerwenigsten erwartet hätten und überhaupt nicht wissen, was anfangen. Wir lesen Wege durch den Knast, fragmentarisch, ungeordnet, wie es kommt. Einige bauen sich in aller Eile alle möglichen Luftschlösser. Und auch die ganz Kühlen zittern innerlich vor Aufregung. Mir ging es so, dass ich hin und her gerissen war zwischen Staunen, Neugier, Freude, Wut und Traurigkeit. Die Freiheit, die sie dir da geben, ist quasi verordnet und mit einem Schlag, von einer Stunde auf die andere, sollst du deine besten Freundinnen verlassen, mit denen du über Jahre zusammen warst und du weißt, dass sie noch einige Jahre da hocken werden. Ich war wütend, so herumgeschoben zu werden, aber ich war auch neugierig, richtig neugierig auf das, was mich wohl erwartet draußen. Was ich dann zuerst mal da draußen gefunden habe, war eher ein Gefühl von drinnen. So als hätte ich bisher auf einer Insel gelebt und wäre aufs industrielle Festland gekommen. Was notwendig war, damit hatte ich es noch nicht mal schwer. Eine Wohnung und Geld vom Sozialamt. Aber ich bin rumgelaufen wie im Traum. Alles fremd. Die Bewegungen der Menschen, die gewaltigen Häuser, die Autos, der Lärm. Ein ungeheurer Lärm. Und ich eingeklemmt in dieser furchtbaren Maschine, die sich sinnlos bewegt. Der Knast bekam mit einem Mal einen Schleier von fast klösterlicher Ruhe und Schutz. Mein ganzer Hass war zugeschüttet und meine Erinnerungen hat nur winzige Momente freigegeben. Ich habe mich gefühlt, als hätte ich keinen Boden unter den Füßen, keine Kraft in den Händen. Die Freundinnen von früher waren mir fremd. Alles war mir fremd. Ich habe andere getroffen, die kurz davor oder danach entlassen worden waren. Die haben mir dasselbe erzählt. Freiheit. Spucken kann man drauf. Aber wir wollten auch nicht in den Knast zurück. Das keinesfalls. Viele haben angefangen zu trinken oder wieder Heroin zu nehmen. Nicht sehen, hören, spüren. Das, was du notwendig tun musst, um nicht gleich wieder verhaftet zu werden, ist gerade das, was du am wenigsten vertragen kannst. Ämter und nochmal Ämter. Anmelden, ummelden, bei der Polizei melden, beim Jobcenter und der Arbeitsagentur melden. Ich stelle mir vor, dass es ein bisschen erleichternd ist zu wissen, dass es nicht nur dir so geht, dass der kraftlose Zustand nicht ewig dauert. Dass du alle Konzentration und Sturheit zusammennehmen musst, um das Notwendigste zu erledigen und gleichzeitig nicht aufgefressen zu werden. Sein eigenes Leben in die Hand zu nehmen, ist nicht nur eine Frage nach der Entlassung, sondern eine dauernde. Radio ist eine intime Form der Kommunikation, die überwiegend im Dunkel der Nacht betrieben wird. Und während natürlich zu jeder Tageszeit Radiosendungen laufen, ist das Radio, für mich, doch zugleich Nachtleben in Hotelzimmern, Schlafzimmern und an anderen dunklen Orten. Und diese Ruhe erklärt seine einzigartige Kraft. Power. And while TV captures images, radio captures ideas. Und während das Fernsehen Bilder liefert, fängt das Radio Ideen ein, die wie Nachtvögel davonfliegen und sich zu neuen Nestern, neuen Vorstellungen unserer Fantasie aufmachen. Das Radio war ja immer der Ort der Magie, der Musik. Aber zugleich strahlten seine unsichtbaren Frequenzen auch Kommentare aus, die Ideen und Visionen von Widerstand, Rebellion, Revolution, Unfreiheit in die Welt sind. In diesem Geiste treffe ich mich heute mit euch in Deutschland. Danke. Hier spricht Mumia Abu. Prison Radio. Während sich Maya inzwischen seit über einem Monat im Hungerstreik befindet, beenden wir diese Sendung nicht ohne einen Gruß nach Ungarn ins Gefängniskrankenhaus. Freiheit und Glück für dich und alle anderen.